Aphorismus. Vom inneren Licht. Was Licht ist, das wissen wir Menschen gut. Es macht das Zusehende für uns sichtbar. Da wir ein eigenes Augenlicht haben, können wir auch etwas davon ansehen, das vor uns im Sichtbereich erscheint. Aber es wird auch einen innerlich veranlagten Sichtbereich bei uns Menschen geben können. Dieser kann uns gewahr werden, was erfreulich sein soll. Manches wird uns dabei klar, während wir etwas schauen. Der Außenbereich, diese materielle Welt, ist zuweilen als ein Feld zur Projektion unserer Bedürfnisse vorgekommen. Von hier aus versorgen wir uns selbst, um leben zu können. Wer sich etwas von nachhaltigem Wert erfüllen möchte, der soll auch auf das Gute dabei zu achten bereit sein, was sich an uns etwas erdenkt, erhofft und erwünscht. Es bildet unsere Persönlichkeit aus, wie wir damit umgehen.